10. Zusammenleben im Internat. Sich streiten. Das ist meine Dusche. Ich war zuerst da. Nein, ich war schon vorher da und habe meine Sachen hingelegt. Geh doch zur anderen Dusche. Geh du doch. Du ärgerst dich ja bloß, weil ich zuerst da war. Warst du gar nicht. Hier sind meine Sachen. Ja, deine Sachen, aber nicht du. Reservieren darf man nicht. Sonst komme ich das nächste Mal mittags und lege meine Sachen hin, dann ist die Dusche für mich besetzt. Quatsch, die habe ich gar nicht mittags hingelegt. Gerade eben. Ich musste noch schnell mein Duschgel holen. Na gut, dann geh du. Aber beeil dich. Ich will auch noch fertig werden.